Kundgabe 5811. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.11.1953. Beistand der Lichtwesen zur Erlöserarbeit. Alle Kräfte des Himmels sind euch untertan, so ihr sie benötigt zur Arbeit für mich und mein Reich. Denn sie werden euch dienen, weil ihr mir dienen wollet, und sie führen nur aus, was sie selbst tun würden, so sie auf Erden tätig wären. Darum könnet ihr in jeder irdischen Not, die euch hinderlich ist zur Ausführung geistiger Tätigkeit, sie anrufen, dass sie euch helfen oder abwenden solche Not. Und sie werden bereit sein und in meinem Willen tätig werden. Denn auch ihre Arbeit gilt nur den Verlorenen. Auch ihre Arbeit ist die Gewinnung der Seelen für mich und mein Reich. Darum haltet euch an jene Kräfte, die immer nur meinen Willen in sich tragen. Also vertrauet immer nur dem guten, lichtvollen, mit mir in Verbindung stehenden Geistigen euch an, so ihr mir dienen wollet. Und es werden euch keine Gegenkräfte bedrängen können, denn euer Wille, der zu mir gerichtet ist, trägt euch stets den Beistand jener Wesen ein, die in meinem Willen nun tätig sind. Alle Kräfte des Himmels sind euch untertan. Es ist eine übergroße Freude im Lichtreich über ein Erdenkind, das bewusst sich zur Arbeit für mein Reich mir zur Verfügung stellt. Denn nun ist eine Verbindung geschaffen von der geistigen zur irdischen Welt, die das Erlösungswerk an den irrenden Seelen ungemein erleichtert, also unter Beachtung des freien Willens es möglich macht, aus dem Lichtreich einzuwirken auf die Menschen der Erde. Und es wird eine solche Verbindung geschützt und gefördert in jeder Weise, so dass der Mensch, der sich zu einer solchen Arbeit erboten hat, niemals zu fürchten braucht, sie nicht durchführen zu können. Denn er braucht nur Kraft und Hilfe anzufordern, und immer wird sie ihm gewährt. Denn treue Knechte benötige ich sehr viele, also werde ich keinen entkräften lassen, sondern ihm Kraft in Fülle schenken, weil er sie verwendet für mich und mein Reich. Was euch bedrückt, das vertrauet mir an und glaubet, dass auch meine Lichtwesen darum wissen und helfen wollen, wenn ihr sie rufet. Es soll eurer Arbeit keinen Aufschub erleiden in Anbetracht der Dringlichkeit, in Anbetracht des nahen Endes. Und es sollen darum alle Kräfte zusammenwirken, so es gilt, ein Rettungswerk zu vollbringen, das in seiner ganzen Größe und Bedeutung erst erkannt werden wird am Ende der Erde, wo die Geister geschieden werden. Nichts wird von Seiten der Lichtwelt verhindert oder unterlassen, was zur Rettung irrender Seelen noch geschehen kann. Und kein Mensch bleibt ohne ihren Beistand, der selbst das gleiche Ziel verfolgt. Erlösungsarbeit zu leisten. Alle sind verbunden miteinander, ob sie auf Erden oder im geistigen Reich sich an dieser Arbeit beteiligen. Und so sind die Lichtwesen auch eines Geistes und eines Sinnes mit mir, denen auf Erden ständig zu helfen, die mir dienen wollen. Darum tretet mit jedem Anliegen vor mich hin und wisset, dass ich euch niemals ohne Hilfe lasse. Und so ihr euch mir anvertraut habt, dann gebet auch meinen Boten und Mitarbeitern im geistigen Reich das Recht, euch beistehen zu dürfen, indem ihr euch ihnen und ihrer Führung überlasset, indem ihr sie anrufet zur Unterstützung in geistiger und auch in leiblicher Not. Denn es ist ihre Seligkeit, Liebe geben zu dürfen, die sie im Übermaß von mir empfangen. Es ist ihre Seligkeit, für mich unermüdlich tätig sein zu dürfen und zu betreuen alle Menschen auf Erden, denen meine Liebe gilt, weil sie arbeiten wollen für mich und mein Reich. Amen.